Kundgabe 2541. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.11.1942. Offenbarung Gottes durch die Schöpfung. Die Schöpfungswunder sollten ständig das Denken des Menschen anregen und seinen Sinn Gott entgegenlenken. Denn Gott selbst ist es, der durch die Schöpfung zu ihm spricht, so er seine Stimme vernehmen will. Wohin das menschliche Auge blickt, ist Gottes Wirken zu erkennen. Denn kein Mensch vermag aus sich heraus, das Gleiche zu schaffen, das ihm die Schöpfung immerwährend vor Augen führt. Und so der Mensch darüber nachdenkt, horcht er auf die Sprache Gottes. Denn die Ergebnisse seines Denkens sind seine Antwort. Gott selbst offenbart sich den Menschen durch die Schöpfung. Das heißt, in allen Schöpfungswerken ist deutlich das Wirken einer Macht zu erkennen, die überaus weise ist und daher als höchst vollkommenes Wesen zu denken ist. So wie also die Schöpfung den Glauben an die ewige Gottheit erweckt oder festigt, hat der Mensch den Offenbarungen Gottes Gehör geschenkt. Er hat die feste Überzeugung gewonnen, dass der Schöpfer ein Wesen von höchster Vollkommenheit ist, das im engsten Zusammenhang steht mit der Schöpfung. Und diese Überzeugung ist Glaube. Die Schöpfung ist so nach geeignet, den Menschen tiefgläubig zu machen. Doch er muss sie zu sich sprechen lassen. Er muss jedes Schöpfungswerk betrachten, mit dem Willen, sich bejahend einzustellen zu dem, der solche entstehen ließ. Und dieser Wille verhilft ihm zum Erkennen. Es wird ihm Aufschluss gegeben und also äußert sich die ewige Gottheit selbst und gibt ihm Kenntnis von seinem Walten und Wirken. Es kann dies gedanklich geschehen, so wie der Mensch seine Gedanken fragend der Schöpfung zuwendet. Er kann aber auch unterwiesen werden durch einen Mitmenschen, dem Gott sich offenbart in direkter Form zum Zweck des Verbreitens der Wahrheit unter den Mitmenschen. Durch die Schöpfung aber spricht Gott zu allen Menschen. Und alle Menschen können diese Sprache verstehen, so sie ernstlich gewillt sind, den Schöpfer anzuhören. Also ist es immer vom Willen des Menschen abhängig, ob er Gott erkennt oder nicht. Die Möglichkeit ist ihm ständig gegeben, denn es offenbart sich in allen Dingen Gottes Liebe, Weisheit und Allmacht. Es braucht aber seiner Offenbarungen nicht geachtet zu werden, weil Gott den Willen des Menschen nicht zwingt, sich ernstlich mit etwas zu befassen, wonach er nicht verlangt. Dann aber wird auch seine Gotterkenntnis mangelhaft sein. Er wird nicht mit Überzeugung Gott bejahen können, weil er niemals dazu Stellung genommen hat. Es ist also niemals eine Zurücksetzung von Seiten Gottes, wenn es einem Menschen schwerer fällt zu glauben, sondern immer nur menschliches Verschulden, denn er missachtet die ihm zur Verfügung stehenden Gelegenheiten, gläubig werden zu können, weil er Gott nicht sehen will, wo er sich offenbart, in der Schöpfung, die ein offensichtliches Zeugnis ist von einer erschaffenden, liebe- und weisheitsvollen Macht. Amen.